5:30 Uhr. Wir beginnen unser Tagesprogramm. Heute ist Freitag, der 21. Juli. Wir hören anschließend den Nachrichtendienst. Zum misslungenen Mordanschlag auf den Führer. Die mehrfach bekannt gegebene amtliche Meldung über den Mordanschlag auf den Führer hat folgenden Wortlaut, dass das Leben des Führers bei diesem ruchlosen Sprengstoffanschlag unversehrt geblieben ist. Das Schicksal bewahrte den Führer vor dem Anschlag des Feindes, der so oft mit Mord gearbeitet hat und auch jetzt glaubte, mit einem mörderischen Anschlag das zu erreichen, was er mit ehrlichen Waffen niemals zu erreichen vermag. Das deutsche Volk empfindet, wie schon manchmal im Laufe der letzten Jahre, den Schutz der Vorsehung, unter dem der Führer bei der Erfüllung seiner großen, vom Schicksal gestellten Aufgabe steht. Für jeden Deutschen ist der misslungene Mordanschlag auf den Führer eine erneute Verpflichtung zu verstärktem Kampfeinsatz.